Nummer 17 Interviews nach der Messe. Wie sieht die Nachbereitung einer Messe aus? Welche Maßnahmen soll man ergreifen? Nach der Messe geht die eigentliche Arbeit erst einmal los. Alles muss sehr genau sortiert werden. Angebote an den Kunden mit ganz umfassenden Unterlagen müssen herausgeschickt werden. Und das ist eine sehr, sehr umfangreiche Arbeit, die viel Zeit, viele Wochen sogar, in Anspruch nimmt. Aber das ist das Wichtigste an und für sich. Wir im Verkaufsteam machen genaue Notizen über die Gesprächsinhalte mit den einzelnen Kunden. Das sind hunderte von Gesprächen, die sofort notiert werden müssen. Für uns ist es ganz wichtig, dass die Dinge, die mit den einzelnen Kunden besprochen werden, nach der Messe aufgearbeitet werden. Oft sind das individuelle Absprachen, Sonderwünsche zu Bestellungen und Terminwünsche, die auszuführen sind. Auch Prospektmaterial und Materialmuster müssen versandt werden. Die Vorbereitung der Messe kann sehr gut sein. Und dann wird alles mit einer schlechten Nachbereitung kaputt gemacht. Messeberichte, die für jeden Besucher ausgefüllt werden, das heißt, die komplette Visitenkarte mit Adresse und Ansprechpartner, ist zu sichern. Und danach muss sehr, sehr schnell reagiert werden. Die notwendigen Briefe müssen geschrieben und gesendet werden. Vielleicht sogar noch von der Messe. Nach der Messe sind die Adressen warm, sie dürfen nicht kalt werden. 2, 3 Wochen später, das ist der richtige Zeitpunkt, um spätestens zu reagieren. Sehr viel später sollte es nicht sein.